Ja, ich denke, wir machen doch gleich weiter, trotz der Unruhe. So, bevor jetzt alle abhauen, mache ich gleich mal schnell weiter. Also, ja, ein bisschen Unruhe ist noch. Ich habe keine Lust mehr, die Kehle aus dem Hals zu schreien. Ja, also ein sehr schönen Satz, wenn ich den richtig verstanden habe. Die Linke, die iranische Linke, die mit leeren Händen immer noch nichts verstanden hat. Das ist eine Überschrift, die man, glaube ich, über die Linke insgesamt schreiben könnte. Ich teile die Hoffnung nicht, dass die Linken nochmal klug werden. Die Linke steht immer mit leeren Händen da und hat nichts verstanden. Das ist ihr Wesen, das ist ihre Tätigkeit und das ist ihr Platz im Pantheon der Geschichte. Ja, was ist das für eine Bewegung im Iran, die wir dort vor uns haben? So wie du sagst, dass man weiß viel und gleichzeitig sehr wenig über diese Bewegung. Das ist der Punkt, an dem ich eigentlich auch vorhabe, jetzt anzusetzen in meinem kurzen Statement. Was weiß man und woher weiß man, was das für eine Angelegenheit ist? Ja, gewählte oder sonst wie legitimierte Instanzen, die für diese Bewegung sprechen können, die ihr Worte geben, gibt es nicht. Es gibt keine Partei, der von irgendeiner Seite Legitimität zuerkannt werden kann, der man abnehmen kann, dass sie wirklich authentisch für diese Bewegung spricht. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sowas gibt es nie. Aber es gibt auch niemanden, der es tatsächlich, wenn man ihm auf die Finger schaut, auch nur versucht. Diese Bewegung hat keine Führer. Das scheint jetzt etwas kontraintuitiv zu klingen, wenn man auch in den Zeitungen ständig liest, diese Herren Mousavi und Karoubi sind die Anführer der grünen Bewegung, die dann auch grün nach den Wahlkampffarben von Mousavi heißt. Wenn dem so wäre und sogar wenn die Agenturen der öffentlichen Meinung, also vor allem die Zeitungen, die darüber schreiben oder wer auch immer meint, sich ein Urteil über den Iran bilden zu müssen, wenn das stimmen würde, dass es die Anführer dieser Bewegung sind, warum steht dann Land auf Land ab in allen Zeitungen? Der große Nachteil an dieser Bewegung ist, dass sie keine Anführer hat. Kann man tatsächlich lesen von Westerners und von Exil-Iranern gleichermaßen. Ist das wirklich ein großer Nachteil, dass eine Bewegung keine Führer hat? Vielleicht meine Antifa-Sozialisation, aber ich halte es für einen Vorteil. Und ich halte es auch für einen entscheidenden, einen historischen Vorteil. Das möchte ich im Folgenden auch noch ein bisschen begründen, hat aber noch Zeit. Ich halte es für bezeichnend außerdem und auch für einen großen Vorteil dieser Angelegenheit im Iran, dass die Agenturen der öffentlichen Meinung sowie sämtliche anderen Analysten aller anderen Agenturen aus dieser Bewegung nach wie vor nicht schlau werden. So wenig wie irgendjemand am, wann war es, 12. Juni hat das, war die Wahl, so wie jemand, irgendjemand am 12. Juni schon wusste, was am 13. passieren wird. Offensichtlich. Am 13. Juni, also am Tag nach den Wahlen, und das hielt für ein paar Tage lang an, konnte man überall hören und lesen, dass eigentlich so niemand angeblich diese Proteste im Iran in ihrer Größe und in ihrer ja, vergleichsweise Tiefe hätte vorhersehen können. Das war vollkommen überraschend. Und alle waren für 3 Sekunden, beziehungsweise für 3 Tage, es war tatsächlich so, für 3 Tage still. Es war ein sehr wohltuendes Stille. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einer Angelegenheit, die mich irgendwie interessiert, erlebe, dass die Spezialisten der öffentlichen Meinung sowie die Regierungen aller Länder endlich mal ihre Klappe halten müssen, weil sie nicht wissen, um was es geht. Offenbar haben auch die Geheimdienste und ihre Analysten das Potenzial, das sich da offenbar aufgebaut haben muss, über die Jahre übersehen. Täusche ich mich oder täusche ich mich nicht? Die Israelis haben hatten eigentlich beschlossen, die letzte Planstelle für die Beobachtung persischsprachiger Medien und Online-Medien eingespart, beziehungsweise die Einsparung beschlossen. hatten also offenbar gar nicht die Vorstellung, dass demnächst irgendwas Entscheidendes passiert. Wenn sogar der Mossad das nicht weiß, dann ist auch Spiegel Online entschuldigt. Und wenn der amerikanische Präsident bis heute nicht weiß, wie er damit umgehen soll, dann wird es auch alles seine Gründe haben. Wahrscheinlich kann man es nicht verstehen vom Standpunkt dieser Instanzen aus. Das ist eine der Thesen, die ich bisher dazu habe und die ich ganz gerne widerlegt hätte oder bewiesen. Woran sieht man, um was es der Bewegung im Iran, in Anführungszeichen, was immer das ist, geht? Man muss nach ihren eigenen Worten und Taten schauen. Man wird nicht einen Sprecher finden, der es verdolmetscht in klare und gegliederte Sprache mit einem Katalog von Forderungen, einem Parteiprogramm und irgendetwas anderem. Man muss schauen, und die Gesten, im lateinischen Sinne des Wortes, die res geste, das, was die Bewegung tut, betrachten und als Chiffren betrachten. Das ist ein sehr kompliziertes Wort, das ich auch nicht weiter erklären kann. Man kann es nicht losgelöst von seinem Kontext verstehen. Beispielsweise Parolen, die in dieser Angelegenheit eine Rolle spielen. Was bedeuten sie? Übersetzt man sie wörtlich, versteht man sie nicht. Man wird feststellen, dass eine ganze Reihe von Parolen, die zum Beispiel in dieser Sache im Umlauf sind, umformulierte, ins Negative verkehrte, verdrehte oder anders wie besetzte Parolen, offizielle Parolen sind, die das Regime früher mal auszugeben pflegte. Das ist also, ich weiß nicht, Zwie, ob du mir da widersprechen würdest, nennt sich das bei den Situationisten Detournement? Das ist die Entwendung. Ist die Entwendung eigentlich etwas anderes als der tastende Versuch nach einer Sprache zu finden, die man aber noch nicht haben kann? Kann die Revolte eine Sprache haben? Das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Kann die Revolte eine Sprache haben, solange sie sich nicht zu einem provisorischen Gegensouverän? Grundsätzliche Frage über Abschaffung des Staates. Was ist es eigentlich mit der Gegensouveränität bei uns? Um die es manchmal geht. Was für eine Sprache spricht die Revolte? Sie spricht die Sprache des Detournements, sie spricht die Sprache der Entwendung der Worte und der Entwendung des öffentlichen Raumes. Es gibt im Internet Seiten, an denen man Tausende von Graffiti, die im Moment im Iran unterwegs sind, anschauen kann. In solchen Sachen, in solchen Gesten drückt sich im Moment aus, das muss man lesen können, was im Iran passiert. Es drückt sich auch aus in einer gewissen Art von Reaktionen, wenn der offizielle wie sagt man eigentlich, was ist das eigentlich für ein Mensch? Der Wazir Shoah, der Mensch bei diesen Kundgebungen, der Markbar Israel schreit, und man ihm antwortet Markbar Syrie, nieder mit Syrien, es gab nie einen. Ja, Syrie gab es auch mal, ich habe es gesehen. Markbar Rossier als Antwort auf Markbar Amerika und Markbar Syrie als Antwort auf Markbar Israel. Sehr interessant. Ja. Es gab nie einen Krieg mit Syrien. Es gibt überhaupt keinen Grund, nicht mal groß-iranischen Nationalismus, weswegen man irgendwas gegen Syrien haben könnte, außer wenn man einfach entgegensetzt. Ihr seid gegen Amerika, gut, dann sind wir gegen Russland, ihr seid gegen Israel, gut, dann sind wir gegen Syrien, aus keinem anderen Grund, als weil ihr das so seid. Das ist eine bewusste Antithese. Das ist eine Gegenidentifikation, wenn man so will. Das bedeutet nicht viel. Man hat wahrscheinlich nicht so viel gegen Syrien. Es wird einem wahrscheinlich, wie den meisten Leuten auf der Welt, herzlich wurscht sein. Das waren nur ein paar Beispiele. Wir können es gerne später vertiefen. Was eigentlich? Aber aus diesen Sachen muss man sich wohl zusammenglauben, was es mit der Bewegung im Iran auf sich hat. Eine andere Sache, wer ist eigentlich diese Bewegung im Iran? Und da haben sich unsere Linken ja wieder mal hervorragend hervorgetan. Das ist, wenn man Jürgen Elsässer beispielsweise glauben darf, ist es eine Bewegung hauptsächlich von den Leuten, die Guido Westerwelle als die Träger spätrömischer Dekadenz draußen machen würde. Also vor allem irgendwelches depraviertes Gesindel, was halt verwestlicht ist. Vor allem die Mittelschichten, aber nicht das echte Volk. Und das echte Volk steht hinter dem Regime, vor allem die ärmeren Schichten stehen hinter dem Regime. Und es sind bloß die Wohlstandskinder aus Elahir, die hier auf den Straßen protestieren. Also aus dem wohlhabenderen Norden und dem wohlhabendsten Teil Teherans. Das zieht sich auch irgendwie durch sämtliche Zeitungsberichte, die es eigentlich besser wissen müssten. Also es ist irgendwie die Mittel... Wie oft habe ich schon gehört, die erste Revolution der Mittelklasse. Fuck! Ich weiß nicht, was für ein reiches Land das ist, dass es Hunderttausende und Millionen von wohlhabenden Leuten hat, die auf die Straße gehen und mit einer... Rabiatheit, von der unsere Autonomen noch lernen könnten, gegen die Polizei und ehrlich gesagt auch mit einem Einsatz von persönlicher Tapferkeit, den man sich in Deutschland nicht vorstellen kann. Es wird wahrscheinlich nicht unbedingt die obere Schicht sein, alleine. Man sieht verblüffend viele Frauen, die verblüffend entschieden mit Steinen und anderen Wurfgeschossen hantieren. Wir kriegen auch haufenweise Leute, die nicht unbedingt jung sind, sondern auch relativ alte. Einen habe ich gesehen, irgendwo auf dem Foto, der hat ein Che Guevara-Tattoo und war auch in dem Alter, dass er den Alten noch hätte persönlich kennenlernen können. Also ein Mensch im konsularischen Alter. Es sind nicht nur Junge, es sind vor allem nicht Männer, sondern relativ gemischt, Männer und Frauen. Es sind nicht nur Leute aus oberen Schichten, nicht nur Studenten. Es ist interessant, dass es sich eben nicht nur wie soll man sagen, im Norden Teherans, im übrigen Norden Teherans, auch Leute, die aus dem Süden Teherans kommen, werden wahrscheinlich in vielen Fällen in den Norden Teherans gehen, um zu demonstrieren, weil es da einfach größere Plätze gibt. Im Süden gibt es nicht so viel. Gut, im Süden gab es trotzdem die am Anfang jedenfalls die gewalttätigsten Auseinandersetzungen. Was ist das für eine Zusammensetzung von Personen, die sich nicht auf eine Schicht, nicht auf ein Geschlecht und nicht auf irgendeine von den vielen anderen Zuschreibungen festlegen lässt? Wenn es nicht, fragte er pathetisch, das Proletariat sein soll. Es wird also wohl so sein. Wie auch immer, es ist nicht eine Revolte von Mittelschichtkindern, es ist nicht eine Revolte der Parteigänger von Mousavi. Dazu hat er zu sehr taktieren müssen, dazu muss er zu sehr der Bewegung hinterherrennen. Er gibt ihr nicht die Ziele vor, sondern er läuft ihr hinterher. Das ist in allen entscheidenden Momenten sichtbar gewesen. Was diese Bewegung ist, wissen wir nicht. Was sie nicht ist, können wir in Umrissen erahnen. Was sie tun wird, weiß sie selber noch nicht. Was aber, frage ich nochmal pathetisch, wird sie zu tun gezwungen sein? Es gibt die Frage, will die Bewegung einen Umsturz des Systems oder will die Bewegung eine Reform, eine bloß oberflächliche Reform, wenn man so will, oder eine tiefergehende Reform des Systems? Sowas wird auch öfter diskutiert. Ich kann mir vorstellen, dass eine gründliche Reform nicht ohne einen Umsturz gehen wird und umgekehrt. Aber es ist ja trotzdem die Frage, wie gründlich wird der Umsturz sein und wie oberflächlich die Reform? Gibt es die Option einer demokratischen Reform? Frage ich jetzt auch. Ich habe die Frage nirgendwo sonst gehört. Vielleicht weiß irgendjemand eine Antwort. Gibt es überhaupt die Option, das System des Iran oberflächlich oder mit mittlerer Tiefe zu verändern und zu einer bürgerlichen Demokratie zu kommen? Was ist denn diese grüne Bewegung, die dann eigentlich in gewisser Weise diese, die Staatsgründungsbewegung dieses Systems wäre? die und ihre offiziellen Sprecher, die linken Männer des Systems, Leute wie Musavi, wer ist denn eigentlich dieser Musavi? Auch das können wir später noch machen. Gibt es irgendeine Kraft, die den Iran regieren könnte, so wie man einen bürgerlichen Staat regiert? Und mit was für einem Projekt wird es ein... Kann man heute noch, wie in den 60er Jahren, davon ausgehen, man stürzt ein System um und baut eine Volkswirtschaft auf und darauf eine stabile kapitalistische Gesellschaft? Gibt es diese Option noch? Welche politische Kraft ist sichtbar, die den Iran überhaupt regieren könnte? Jede politische Richtung hat sich im Iran bisher blamiert, die antritt, den Staat durch einen anderen Staat zu ersetzen. Namentlich die Linke hat sich blamiert. Die Linken, soll man nicht vergessen, ein großer Teil der iranischen Linken waren es, die es 1979 versemmelt haben. Gibt es also einen, damit beende ich vorläufig mein Statement, gibt es also wirklich die Möglichkeit eines reformistischen Weges oder gibt es nur die Wahl zwischen einem Umsturz, der wirklich einer ist, der auch unserer Mithilfe hier bedürfte, oder einer historischen Katastrophe von Ausmaßen, die wir unserem Zeitalter vielleicht nicht so einfach zugetraut hätten? Das ist es pathetisch genug für ein Schlusswort? Ich glaube schon. Dieses Pathos habe ich sicherlich.